50 languages. 8. 8. Uhrzeiten. Uhrzeiten. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Wie viel Uhr ist es bitte? Wie viel Uhr ist es bitte? Danke vielmals. Danke vielmals. Es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. Es ist 2 Uhr. Es ist 2 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Es ist 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. Es ist 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Stunde hat 60 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten. Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden.